Schon seit Jahren hatte die Bundesbank vor einer Immobilienblase gewarnt, die sich aufgrund der Nullzinspolitik Jahr für Jahr weiter ausdehnte. Im Februar 2022 schrieb die Bundesbank in ihrem Monatsbericht, die Überbewertungen bei Wohnimmobilien nahmen zu. Gemäß aktuellen Schätzergebnissen lagen die Immobilienpreise in den Städten im Jahr 2021 zwischen 15% und 40% über dem Preis, der durch soziodemografische und wirtschaftliche Fundamentalfaktoren angezeigt ist. Noch dramatischer sah es bei den Gewerbeimmobilien aus, dem Feld, in dem sich René Benko-Siegner vor allem bewegte. Die allgemeinen Einschätzungen zur Lage des Immobiliensektors sind dem Single Supervisory Mechanism natürlich bekannt. Aber auf einer Sitzung des Gremiums gegen Ende des Jahres 2022 ging es auch konkret um René Benko-Siegner. Das rasante Wachstum der Gruppe, die Intransparenz des Unternehmens und kritische Medienberichte veranlassten die Bankenaufsicht zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt. Man entschloss sich, bei den Banken im Euroraum ganz konkret abzufragen, wie viele Kredite sie an die Siegner ausgegeben hatten, wie gut sie besichert seien und ob sie einen eventuellen Ausfall der Zahlungen verkraften könnten. Üblicherweise fragen EZB und BaFin nicht nach der Kreditvergabe an ein konkretes Unternehmen, sondern sie erkundigen sich allgemeiner. So hätte es sich angeboten, die Belastung durch die Kreditvergabe an den gesamten Immobiliensektor zu überprüfen. Schließlich gab und gibt es auch andere Wackelkandidaten. Aber offensichtlich wollte der SSM ein klares Warnsignal setzen und ein dickes Fragezeichen hinter die Kreditwürdigkeit der Siegner. Denn mit ihrer Abfrage, das muss den Aufsichtsbehörden klar gewesen sein, stockte der Kreditfluss an die Siegner, auf den diese unbedingt angewiesen war. Keine Bank kann es riskieren, die Aufseher zu verärgern. Offiziell äußert sich die EZB nicht dazu. Angeblicher Grund: Geheimhaltungspflichten. Auf eine Anfrage eines Bundestagsabgeordneten vom November 2023 wies der damalige Vorsitzende des EZB-Aufsichtsgremiums, Andrea Enria, nur allgemein darauf hin, dass es seit 2018 zum Thema Kreditrisiken im Gewerbeimmobiliensektor eine Reihe von Prüfungen gegeben habe. Dies sei Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets im Zusammenhang mit anfälligen Sektoren, darunter auch dem Immobiliensektor. Offensichtlich war die Prüfung der Siegner-Kredite jedoch mehr als eine von vielen. Als sie die Ergebnisse ihrer Umfrage erhalten hatte, entschloss sich die EZB zu einem zweiten Schritt. Sie drängte etliche Banken dazu, Darlehen an die Siegner entweder zum Teil abzuschreiben oder weitere Vorsorge für potenzielle Verluste zu treffen. So berichtete es die Nachrichtenagentur Bloomberg im Sommer 2023. Das sehr spezielle Signal, das Lagarde, Enria, seine Kollegen und Kolleginnen aussendeten, kam jedenfalls an. Seit Anfang 2023 bekam Benko kaum noch neue Bankkredite, was für jedes Immobilienunternehmen verheerend ist. Denn niemand baut nur mit Eigenkapital. Gegenüber der Öffentlichkeit und seinen Gesellschaftern ließ Benko von der Bankenblockade erstmal nichts verlauten. Nach außen liefen die Geschäfte weiter. Die Fassade all der Gebäude in unwiederbringlichen Lagen, O-Ton Benko, stand noch und das Unternehmen baute einfach weiter, wenn auch auf Sand. Im August 2022 schloss die Siegner sogar noch den größten Deal ihrer Geschichte ab. Benko kaufte gemeinsam mit seinen thailändischen Partnern von der Central Group die britische Luxushauskette Selfridges für 4 Milliarden Pfund. Und in Hamburg hatte die Siegner bereits alle Vorbereitungen für den Bau des 245 Meter hohen Elbtowers getroffen. Der Vertrag mit der Stadt war längst unterzeichnet, die Baugrube war ausgehoben und pünktlich zum Januar 2023 startete der Hochbau. Etliche Gesellschafter, denen mit dem Ende des Jahres 2022 langsam klar wurde, dass es finanziell eng werden könnte, sahen die EZB als die Schuldige. So etwas habe es noch nie gegeben, sagte im Sommer 2023 ein langjähriger Gesellschafter zu den Autoren des Buches und kritisierte die Aufseher für die Entscheidung. Dergleichen sei eine ziemlich bizarre Deutung von dem, was passiert ist, sagte Enria im Dezember 2023 zu Vorwürfen, die EZB sei für die Pleite der Siegner mitverantwortlich. Es sei doch offensichtlich, dass es bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien große Risiken gebe. Tatsächlich war die Bankenaufsicht nicht die Schuldige für die sich dramatisch entwickelnde Situation. Die Krise hatte sich innerhalb der Signa längst ausgebreitet, wie der Hausschwamm in feuchten Räumen. Die EZB-Feuerwehr goss nur Wasser nach. Länger schon häuften sich in den Bilanzen der Signa-Gruppe erste Warnsignale. Die Retail-Sparte entwickelte sich zum Desaster. Nicht zuletzt wegen der Schließungen in Corona-Zeiten, so schlüpfte Galerie Karstadt-Kaufhof 2022 das zweite Mal unter den Schutzschirm. Dadurch waren auch Mietzahlungen an die Immobiliensparte Prime Selection im Risiko. Und die Sparte Development traf mit ihrer Unmenge von Büroprojekten in zahlreichen Städten auf eine fallende Nachfrage nach Büroraum. Ein Gesellschafter notiert ernüchtert in einer Chronik für seinen persönlichen Gebrauch über ein Meeting der Signa Holding vom 3. Mai 2022. Im Rahmen der Auswertung der präsentierten Zahlen verdunkelte sich das Bild auf Signa. Alle Gesellschaften verzeichneten operativ negative Ergebnisse. Der permanente Finanzierungsbedarf konnte im Gegensatz zu früher weniger mit Eigenkapital, Fremdkapital gefüllt werden. Geplante Ergebnisse wurden verfehlt. Der ausgewiesene Cashbestand ging deutlich zurück. Ernüchtert schließt der Gesellschafter, dass Signa RB, René Benko, Narrativ war, unsere Immobilien sind einmalig, daher sehr wertbeständig und sehr konservativ und langfristig finanziert.